So, hier ist schon mal der Stefan. Gleich geht's los mit Folge 46 vom Blockcast. Ich bin hier schon soweit fertig und warte nur noch auf René, der noch ein kurzes Meeting abhält. Mehr dazu gleich. Und ja, ich schaue hier schon mal zu. Lauter Mädels stelle ich gerade fest, die hier gegen die Bälle treten. Aber wir sind gleich in einer anderen Sportart. Also freut euch auf die 46. Folge. Gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen zur 46. Ausgabe des Podcasts von blog.juba.de. Mein Name ist René. Und mein Name ist Stefan. Ja, und ihr ahnt vielleicht schon, wir sind nicht im Studio. Nein, weil es ist Geräuschkulisse, ja, die man normalerweise nicht in der Wohnung hat. Und wenn ihr den Blog aufmerksam besucht habt die letzten Tage, wisst ihr auch eventuell schon anhand der Tipps, Verkleidung, wo wir uns aufhalten. Ja, ja. Aber wir hatten ja ursprünglich einen Videopodcast geplant. Fällt aber aus, weil? Ja, wir wollten dann doch nicht bei Lidl aufzeichnen. Genau. Das war ein Witz. Ja, aber apropos Lidl. Zum Hintergrund. Du warst halt bei Lidl. Genau, ich war extra bei Lidl gewesen und habe nämlich gehört, dass Lidl Informationsblätter verteilt. Und Tatsache, es gibt zwei Zettel. Einmal einkaufen mit EC-Karte bei Lidl ist sicher. Das steht in großen Lettern auf dem ersten A4-Flyer. Da wird nochmal darüber informiert, dass Lidl keine PIN-Eingaben aufgezeichnet hat. Hintergrund war ja der Vorwurf gegen Lidl, sie würden ihre Mitarbeiter aufzeichnen. Und, also wie gesagt, ihr könnt euch sicher fühlen, laut Lidl. Es werden keine persönlichen Daten von Kunden aufgezeichnet. Und das zweite Informationsblatt ist für Kunden, das nochmal direkt auf die Vorwürfe gegen Lidl eingeht. Und dort wird nochmal, da wird ja nicht gerechtfertigt, ja nicht. Es wird also nicht zugegeben, dass, also Blödsinn, sie behaupten, sagen, dass sie nicht Mitarbeiter überwacht haben und bespitzelt haben, genauso bezeichnen sie es auch, sondern dass sie hier und da Kameras eingesetzt haben, die nicht sichtbar waren und dass der Grund war, dass die Inventurverluste im letzten Jahr bei 80 Millionen Euro lagen. Und sie sagen auch, dass sie nur 8% ihrer Filialen mit Hilfe einer Detektei überwachen ließen. Aber sie haben sich von dieser Art und Weise der Mitarbeiterdokumentation oder besser gesagt auch der Videoaufzeichnung verabschiedet. Aha. Und sie hängen alle Kameras ab. Und wenn sie Videoaufzeichnung machen, dann nur noch deutlich sichtbar. Okay, aber man muss ja dazu sagen, Lidl war jetzt ein aktueller Fall. Es sollen ja noch andere Filialen oder Discounter betroffen sein, die ähnliche Varianten im Angebot, sage ich jetzt mal. Genau, und ein damit verbundener Service bei Lidl ist, dass man jetzt beim Umtausch keinen Kassenbon mehr benötigt. Ja, man braucht nur das Video rausfinden. Man braucht nur sagen, an welchem Tag man gekauft hat, dann wird das auf dem Video überprüft. Okay, naja, wir stellen uns das alle ein bisschen lustig vor. Ja. Obwohl es nicht lustig ist, natürlich. Nein. Was hast du gesagt? Die Umsätze von Lidl sind eingebrochen? Ja, das kam in den letzten Tagen so in den Medien, gab es eine Meldung, dass die Umsätze zu der Zeit, wo diese Meldung um die Welt ging quasi, einen Umsatzeinbruch zu verzeichnen hatte. Und das will man natürlich jetzt entgegnen mit neuen Aktionen und womöglich auch mit Preiskämpfen gegenüber den anderen Discounter. Ja, also wir rufen euch auf, damit die Lidl-Mitarbeiter jetzt nicht nur sich mit der Problematik sehen, überwacht worden zu sein, möglicherweise jetzt auch noch ihren Arbeitsplatz verlieren aufgrund der sinkenden Umsatzzahlen bei Lidl. Geht doch einfach mal wieder bei Lidl einkaufen. Also ich schließe mich da nicht an, weil ich muss sagen, ich habe zwar einen Lidl vor der Tür, aber da gehe ich so gut wie nie einkaufen. War ich vielleicht zweimal in der Zeit, wo ich da wohne. Warum nicht? Gefällt dir die Produktpalette nicht? Nö, ein anderer Discounter ist näher. Ja, du kannst ruhig den Namen nennen. Ich meine, wir haben ja schon Lidl gesagt, Plus gesagt. Ja, dann Plus, genau. Ach, Plus, ja. Aldi nicht so. Nein. Netto? Aldi habe ich überhaupt nicht an. Edeka? Netto, Edeka, das sind eher die teureren. Ja, gut. Also ich bin ehrlich gesagt auch nicht so oft bei Lidl. Und ich muss sagen, ich finde es auch nicht in Ordnung, seinen Mitarbeiter zu überwachen und schon davon auszugehen, dass der Mitarbeiter, dass es sich da um eine Elster handelt. Ja, umso krasser, dass nach der Meldung sofort die ganze Aktion eingestampft war. Ja, also es ist ein blödes Verhältnis von Mitarbeitern und Arbeitgeber. Also ich finde es blöd. Ja, würdest du dich fühlen, wenn du bei Lidl arbeiten würdest? Und sowas kommt raus? Das würde ich scheiße finden. Ja, was machst du da? Aber ich denke mal, die Mitarbeiter hätten schon, naja, kündigen ist ja nicht so einfach, aber ich würde schon mich in Bewegung setzen und mich nach einem neuen Arbeitsverhältnis umsehen. Ja. Übrigens, zu Lidl fällt mir noch ein, weißt du, wie der, oder wolltest du dazu noch was sagen? Nee, ich weiß nicht, was du sagen willst. Weißt du, wie der Geschäftsführer, der Gründer von Lidl heißt? Ja, Schwarz. Ist genau. Nämlich die Schwarz-Gruppe. Richtig. Und ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob die Information stimmt, könnte man nochmal recherchieren, dass ursprünglich, also der Herr Schwarz wollte seine Kette ja irgendwie nennen, jetzt konnte er die ja nicht Schwarzmarkt nennen. Und deswegen hat er den Namen eines Lehrers gekauft, den hat er mal irgendwo, ich weiß nicht, ob der gezeichnet hat oder was, er hat diesen Namen, das ist der Name wohl eines Lehrers, Lidl heißt der Lehrer mit Nachnamen, und da hat er halt den gefragt, ob er den Namen verwenden darf. Und ich möchte nicht lügen, aber ich meine mich noch zu erinnern, dass das um die 2000 D-Mark damals gekostet hat, die Herr Schwarz dort bezahlt hat für den Namen. Müsste man nochmal recherchieren. Hm. Ja, ihr wisst jetzt Stichworte, wonach man lügen muss. Genau, Schwarzliste, das Schwarzbuch, deshalb hieß das ja auch so. Ach so. Ja. Aber lassen wir das Thema hinter uns. Genau. Ich könnte jetzt noch einen Witz darüber bringen, aber will ich jetzt nicht. Nee? Witze habe ich für später vorgesehen. Okay, dann vielleicht später noch. Okay. Ja, wie gesagt, also ihr habt jetzt vielleicht im Hintergrund ein bisschen gehört. Wir sind... Aber es ist leicht zu verwechseln. Im Intro habt ihr das ja auch gehört. Da haben wir schon vom Bellen gesprochen. Oder ich vielmehr, weil René war ja nicht da. Da kannst du auch gleich noch was zu sagen. Wir sind hier nämlich auf dem Sportplatz. Und hier werden gerade... Hier wird gerade trainiert für zwei Sportarten. Ja. Einmal mit runden Bällen und einmal mit eiförmigen Bällen. Zu rechter Hand spielt die Frauenfußballmannschaft schwarz-gelb, lila, weiß ich nicht, hier Marzahn. Und zu unserer Linken? Drei Mann. Der American Football Verein, die Berlin Bullets. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass es hier richtig voll Berlin wird. Berlin Bullets. Berliner Bulletten, ja. Berlin Bullets. Nein, Bullets im Sinne von Kanonenkugel. Ach so, okay. Ja, und... ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass hier ein paar mehr Spieler sind, dass es hier richtig laut wird. Ich habe mir schon Ohrenstöpsel mitgebracht, aber es sind jetzt wirklich, ich muss es zugeben, drei Spieler. Aber dann gucke ich lieber den Frauen zu. Ja, den du jungen stehst Mädels. Auch günstiger zu den Frauen. Ja. Ja, und wir haben uns überlegt, wir könnten ja von jeder Außenlocation, wo wir aufzeichnen, ja immer was mitnehmen. Was wir machen das ja auch, damit wir ein bisschen was dazulernen und so. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen jetzt immer nach jedem Podcast eine Teambesprechung, genau. In dem wir halt auswerten, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Und davon könnte sogar die Qualität des Podcasts profitieren. Ja, davon wird die definitiv profitieren. Ja. Denn wir sind ja auch sozusagen keine perfekten Menschen. Ja, man kann sagen, wir sind ja keine Profis. Wir haben zwar richtig. Profitechnik, aber wir sind halt keine Profis. Man merkt es immer wieder, die eine oder andere Folge ist vielleicht nicht so ganz perfekt, aber ja, wir arbeiten dran. Letzte Folge zum Beispiel von der Couch, die war doch ein bisschen ziemlich lazy. Ja, man hat es vielleicht gemerkt. Da kommt ein Ball. Springen wir schnell hin. Nee, warte, lass doch herkommen. Da kommen sie her, sind Frauen. Ja. Bist du gemein. Nein, ja. Sie kommen doch gleich her. Ich kann nicht über den Zaun hier klettern. Jetzt kommt ein Mann. Ah, schade. Ach, die Trainerin. Jetzt kriegen wir Ärger. Ach, die Trainerin. Siehst du, ist so eine Frau. Ja. Ja, übrigens, du schuldest uns noch einen Euro. Ein Euro? Nee, ist ein Mann. Hört sich an wie eine Frau, ist aber ein Mann. Ein Euro schuldest du uns noch. Du hattest ein Euro gesetzt, was den BVG-Streik betraf. Ach so, wie kommst du denn jetzt auf den Streik auf einmal? Wolltest du noch was zum Sportthema sagen? Nein. Siehst du, ich war gerade unkonzentriert. Ach so, das war aber ein Trainer. Ja. Komm mal weitermachen. Ja, nee, genau. Ein Euro für die Blockkasse hattest du... Ja, geopfert. Habe ich so im unter Alkoholeinfluss unter ist mir das so ausgerutscht. Hintergrund war gewesen, letzte Woche. Stefan hat letzte Woche den Straßenbahnstreik vorausgesagt. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern. Hast du das wirklich? Du hast der behauptet, du hättest ihn vorausgesagt. Also der Hintergrund war der, für diejenigen, die sich auskennen. In Berliner ja öffentlichen Nahverkehr. Da geht schon seit wochenlang geht es hin und her, Tarifverhandlungen, die Leute wollen mehr Gehalt und da macht die Gewerkschaft Verdi ganz schön Dampf, auch in anderen Bereichen ja zurzeit. Und ja, da die gerade ins Stocken geraten sind, die Tarifverhandlungen, hatte Verdi halt so eine komische Pressemitteilung rausgegeben, wo sie einen Buhmann sozusagen ermittelt haben, und zwar den Finanzsenator Thilo Sarrazin von Berlin. Und was habe ich da zu dir gesagt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, deswegen war ich verwundert, dass du das vorausgesagt haben sollst. So ungefähr jede Wette, nachdem ich die Pressemitteilung gelesen habe, gibt bald wieder Streik. Und am nächsten Morgen stehen alle Berliner auf und hören im Radio, Spontanstreik. Ja, ganz schön krasse Sache. Ne? Ja. Also das war, wie war es gewesen? Die wir hatten fälschlicherweise angenommen, Verdi hatte diesen Streit initiiert, aber genau. Es waren wohl die Fahrer die selbst. Die Straßenbahnfahrer, ne? In Absprache mit den Bus- und U-Bahn-Fahrern sogar. Um 2 Uhr oder so wurde es beschlossen? Genau. Und um 3 Uhr wurde Verdi informiert? Richtig. In der Nacht, ey, das muss man sich mal überlegen. Die, die machen ihr eigenes Ding. Also schlafen die nachts nicht? Weißt du, ich verstehe nicht. Dienstzeit schläft ja nachts nicht. Ach, das machen die so, die haben die zu viel Pause? Dann sitzen die dann am Pausentisch und entscheiden sowas, oder? Ja. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, dass da schon richtige Böswilligkeit hintersteckt. Also ich finde es nicht normal, weil wen wollen die damit treffen? Herr Wowereit wird wohl kaum sagen, ups, heute fährt gar keine Straßenbahn. Der wird es in seinem Dienstwagen zur Kenntnis genommen. Ja, also ich finde es ehrlich gesagt echt scheiße. Und ich finde, sowas sollten Berlinern nicht antun. Erstens das und zweitens zeigt es ja auch schon die sozusagen die innergewerkschaftlichen Diskrepanzen eigentlich. Wenn die Fahrer schon ihr eigenes Ding machen. Ja, der Streik ging einen halben Tag, ne? Ja. Die Konsequenz dieses Streikes war? Die Konsequenz? Ja. Dass keine Straßenbahn gefahren ist. Die langfristige Konsequenz? Die langfristige? Dass ein Streik jetzt vorher angekündigt werden muss. Ach so, genau. Das Berliner Arbeitsgericht, glaube ich. Ich glaube hat auch. Entschieden, eine einstweilige Verfügung. Es darf nicht mehr gestreikt werden, bis diese aktuelle Tarifverhandlung als gescheitert erklärt ist. Genau, Friedenspflicht im Prinzip gibt es die ja auch schon. Das ist im Prinzip nur die Bestätigung, was die BVG schon selber gesagt hat. Ist das eigentlich eine Verpflichtung, sich daran zu halten? Weil man hört ja dann auch von Seiten der Streikenden, die dann sagen, wir sind immer noch im Arbeitskampf, sagen die. Und die haben immer noch das Recht, das ist die Frage. Also ich kenne mich da auch nicht gut genug aus. Ich habe übrigens auch mal bei Wikipedia geguckt, Streikrecht gibt es doch nicht als Eintrag, könnt ihr also gerne machen. Aha. Selber mal anlegen. Es müssten doch auch eigentlich Pflichten mit dem Streikrecht einhergehen. Das zum Beispiel, hat nicht der Arbeitgeber auch das Recht, vom Streik zu erfahren, um Gegenmaßnahmen zu treffen? Ja, wahrscheinlich ist deshalb auch diese Entscheidung gefallen, dass Streiks zukünftig 24 Stunden vorher angekündigt werden. Ja, hat doch Verdi mal was richtig Nützliches gemacht. Genau. Mit dieser Aktion. Ja. Ja, aber wir wollen hier nicht zu sehr auf das Thema ihr eingehen. Merkt wahrscheinlich, wie wir eingestellt sind zu der Thematik. Wie emotional wir damit drinstecken. Sicherlich ist die Sichtweise der BVG-Mitarbeiter auch nicht zu verachten, aber wir wollen hier bewusst mal aus unserer Sicht das halt darstellen. Ihr könnt eure Meinung ja auch kundgeben. Ja, im Blog. Genau, da gibt es nämlich eine Umfrage zu dem Thema. Das ist ein gutes Stichwort, eine Umfrage mit dem aktuellen Zwischenstand, dass natürlich fast über 80% sind gegen diesen Streik. Das ist der aktuelle Stand. Und Umfrage, da haben wir ja noch eine. Hängen wir das einfach hinten ran jetzt. Genau, Tempelhof. Auch ein Berliner Thema. Ja, passt doch, weil da fliegt gerade ein Flugzeug über uns, falls ihr das hört. Und als Nicht-Berliner habt ihr sogar die Chance im Blog dazu abzustimmen, obwohl ihr als Nicht-Berliner gar nicht nachher am 27. April die Möglichkeit dazu habt. Genau, da gibt es nämlich in Berlin erstmal einen Volksentscheid und es geht um die Frage, ob der Flughafen Tempelhof als Flughafen weiter erhalten bleiben soll. Ja. Die Stadt Berlin hat schon entschieden, der wird dicht gemacht und dagegen wehrt sich jetzt eine Bürgerinitiative. Die hat wie viel tausend Unterschriften hat die gesammelt um diesen Volksentscheid? Ich weiß gar nicht, 200.000? Irgend sowas mit 2 war da irgendwas dabei. Genau. Also mehr als 2 waren es auf jeden Fall. Ja. Und noch zur Information, natürlich, so ein Volksentscheid ist nicht bindend für die Politik. Ach so, okay. Gut, ist für mich jetzt auch ein alles Neue. Weitere im entsprechenden Beitrag. Hast du die ID parat? Nee, ich habe heute auf meinen Zettel gar keine IDs geschrieben. Dann werden wir aber auf jeden Fall unter blog.über.de auf den Shownotes verlinken. Genau, Tempelhof. Es gibt auch schon einige Kommentare dazu und auch wieder 2 Seiten. Wie ist da der aktuelle Stand eigentlich? Die Mehrheit? Klare Tendenz für die Schließung. Also, blog.über.de Leser sind ganz klar gegen den Streik und gegen den Erhalt des Flughafen Tempelhofs. So ist es. Ja, aber das Thema wollen wir jetzt hier gar nicht weiter ausbreiten. Wir entspannen uns jetzt. Ja, wir gucken jetzt mal, was die 3 Hanseln hier noch machen. Und ihr hört in der Zeit ein bisschen Musik. Wir haben einen Song rausgesucht, dessen Titel ich ehrlich gesagt vergessen habe. Aber ich glaube, er hieß irgendwas mit Survival of the Fittest oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist aber auch wurscht. Ist nämlich ein Instrumental. Ja. Und von daher könnte ich mir den Titel jetzt auch ausdenken. Ja. Ihr werdet sowieso nicht wissen, ob es richtig war. Wir schreiben es auf jeden Fall in die Shownotes, wie der Song heißt. Und ja, dann bis gleich. Ich renne mal da rüber und hole mir mal. Stimmt, wir rennen jetzt mal eine Runde hier um Block. Um Platz. Um Block mit G oder mit CK? Bis gleich. Ja. Mann, oh, René, oh, jetzt, Fresse, oh, mir läuft der Schweiß hier in die Strippen. Die Pause haben wir irgendwie falsch genutzt, würde ich sagen. Wir hätten nach der Aufzeichnung brennen sollen. Und wie viele Telefonnummern hast du gekriegt? Nicht eine einzige. Ich habe mein Handy auch gar nicht bei, das war schlecht in dem Moment. Ja. Gut, wir sind zurück. Ja, Blockcast Folge 46 bei blog.über.de. Vom, wo sind wir eigentlich? Haben wir noch gar nicht gesagt. Wir sind hier auf dem Sizilien. Sportplatz. Genau, der ein Sportplatz, in der Sizilienstraße, in dem viele verschiedene Sportarten trainiert werden. In Berlin-Marzahn. Ja, aktuell gerade American Football und Fußball. Frauenfußball. Ja, Frauenfußball, genau. Und morgen ist ja ein besonderer Tag. Das ist natürlich dann schon Vergangenheit, wenn ihr den Block hast. Stimmt, du hast gut zugehört vorhin. Ja. Richtig, morgen spielen nämlich die Berlin Rebels hier. Das ist ein ehrlich gesagt, ja, das ist auch ein die Football-Team. Rebellen. Ich weiß gar nicht, gegen wen die spielen, und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht im Moment, welche Liga die spielen, weil ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich dieses Jahr noch nicht so drinstecke in der Materie. Deswegen haben wir heute auch diesen Ort gewählt, weil ich nämlich einen Termin hier hatte. Ja, René trauert nämlich noch der NFL New Book nach. Ja, und ja, wie gesagt, ich hatte heute einen Termin, um meine Zukunft in diesem Verein zu besprechen, weil mir fehlt einfach die Zeit dafür. Hast du eine Zukunft in diesem Verein? Ich habe gesagt, ich werde es wohl nochmal versuchen, so viel Zeit wie möglich, die ich abgreifen zweite kann. Chance. Dafür. Ja, nein, das klingt ja so. Nein, es war schon im Interesse des Vereins, glaube ich, dass ich mir die Zeit dafür nehme. Ah, okay. Ich hatte ja auch mal dafür gestimmt, dass ich das mache. Ich hatte ja mal mein Wort gegeben quasi. Genau. Gut, aber wir kommen mal zurück zu unserem Blog. Ja. Wir hatten Feedback auch gehabt. Auf jeden Fall. Und zwar von wem war das eigentlich? Von P oder von M? Von P. Ja, wir hatten Feedback von Peter gehabt. Und zwar hat, nee, ich meinte Peter oder Mars. Ach so, na, P. Von Peter. Ja, wir hatten Feedback von Peter gehabt. Und er hatte auf den Tempelhof-Beitrag reagiert. Richtig. Du hattest einen Datumsfehler gehabt. Genau, den haben wir korrigiert. Schönen Dank dafür. Und siehst du, jetzt gibt es nämlich schon Schimpfe hier drüben. Ja, jetzt ist also nämlich der Trainer, der hat gerade einen seiner Spieler zurechtgewiesen. Zusammengeschissen, kann man sagen. Naja, das war noch nicht zusammengeschissen, das war eigentlich noch harmlos. Und wenn wir Glück haben, kriegen wir den Ball. Nee. Nee. Und jetzt kriegt er. Ja, und zwar ging es eigentlich nur darum, dass ein Datum falsch geschrieben war und dass ein technisches Problem im Block vorlag. Ein technisches Problem, ein temporäres technisches Problem. Ja, das haben wir behoben. Ja. Also wenn ihr den Internet Explorer hattet und ihr hattet eine komische Ansicht, dann... Die Version 6. Der Fehler ist jetzt weg. Ja, wenn ihr zukünftig irgendwie so Geschichten habt, so technische Fehler, bitte schreibt sie uns per Mail oder ins Kontaktformular, weil es ist natürlich für den Beitragsleser etwas störend, weil er erwartet in den Kommentaren ja zusätzliche Informationen und Meinungen zum Thema. Ne? Also wenn da irgendwas ist, dann ihr könnt uns das gerne mitteilen. Wir sind da auch, das ist uns auch wichtig, das zu wissen. Und dann, wie gesagt, nutze Kontaktmöglichkeiten. Da kommen wir aber später nochmal drauf zu. Genau. Wir hatten ein anderes Feedback, und zwar vom Rudi. Ich soll seinen Namen aber nicht nennen. Das heißt... Nennen wir ihn noch einfach von R. Ja. Also R. hat uns ein Feedback gegeben, und zwar auf die Folge 15 oder 16. Das ist ja schon nicht... Ewigkeiten. Oh, mein Handy. Ich muss mich entschuldigen. Ja, wenn das jetzt wieder Störungen gibt. Ist schon vorbei, er hat das Feedback gegeben auf, und zwar auch ein inhaltliches Feedback. Er wollte die Sache mit dem Palast der Republik, mit dem Rückbau des Palastes der Republik und die Folgen auf dem Berliner Dom nochmal erläutert haben, weil er der Meinung war, wir hätten das nicht ganz richtig dargestellt. Ich habe im Vorfeld der Sendung nochmal recherchiert gehabt, aber ich habe ganz ehrlich gesagt gar nichts gefunden dazu. Also ich habe geschaut. Ich habe gesucht nach Absenkung und Palast der Republik, aber da es gibt einen Beitrag mit Fotos, definitiv. Da könnt ihr in die Shownotes gucken. Aber es geht ja darum, wir hatten erklärt, dass wenn die den abbauen, dass sich dann irgendwas absenkt und dann der Berliner Dom umfällt. Ja gut, weil das am Wasser gebaut ist in einer Innenstadt und dann irgendwie in so einer Wanne gebaut. Genau. Und, wie gesagt, eigentlich hatte ich vor, das an der Stelle nochmal im Detail richtig zu erklären. Aber wenn du was findest, ich habe es leider nicht gefunden. Wenn ihr was findet, dann könnt ihr uns das gerne mitteilen. Das gibt blaue Flecke. Ja, und der R-Punkt, der hört unseren Podcast, obwohl er gar keinen MP3-Player hat. Was, wie geht das denn? Ja, das ist ganz einfach. Ich habe ihm den Podcast auf CD zur Verfügung gestellt, als Audio-CD, nee, sogar als MP3-CD, aber als Audio-CD wäre es auch machbar. Und er hört sie bei seinen Fahrten durch Deutschland, hört er sich die an. Aha. Ja, der wirft den rein und er sagt, bis auf diesen Hinweis, dass da was nicht korrekt war mit dem Palast Republik, sagt er außerdem, dass es sehr unterhaltsam ist für ihn. Es verkürzt ihm ungemein die Fahrt und ja. Er schläft nicht mehr so oft ein. Und er ist nicht mehr so alleine, ja, während der Fahrt. Das ist richtig. Doch nett. Also wenn ihr jemanden habt, der jetzt berufsmäßig viel Auto fährt, BVG-Mitarbeiter sind mal ausgenommen, weil die haben, glaube ich, andere Probleme, als während der Fahrt Podcast zu hören. Ja. Es sei denn, der Bus hätte so Sprechanlagen, weißt du, wo man das so in den Bus rein... Doch geil. Ja, also okay, auch wenn ihr BVG-Fahrer kennt oder andere Fahrer, dann könnt ihr denen damit eine unheimliche Freude machen. Brennt das Ding einfach mal auf CD, fragt vorher, ob derjenige einen Audio-CD-Player hat oder einen MP3-fähigen CD-Player. Beim Audio-CD-Player würdet ihr ungefähr 70 Minuten, zwei Folgen auf eine CD kriegen. Natürlich nicht so viel, als wenn man es MP3. Aber wenn MP3-CD, das waren jetzt mal eben 20 Folgen, die man darauf spielen kann. Und wir werden demnächst die Audio-CD, planen wir zumindest, als Image zum Download anbieten. Ja. Das heißt, ihr könnt dann mit dem heutigen DSL-Geschwindigkeiten ja unproblematisch 700 MB runterladen, brennt das auf einer Audio-CD und ja, dann könnt ihr es verschenken. Und könnt ist auch wieder eine nette Geschenkidee zum Weihnachten, nicht zu Weihnachten, zum Geburtstag. Es ist für alle bald ist Muttertag. Ja, es ist für alle Berufsgruppen geeignet, die ja. Im Prinzip alleine sind und eine Arbeit machen, bei der sie halt nebenbei auch noch was hören können. Genau. Also nochmal zum Thema Muttertag. Wenn ihr Muttertagsgrüße habt, schickt sie uns doch. Genau, die könnt ihr uns ausschicken. Die Kontaktmöglichkeiten gibt es gleich. Gibt es gleich, genau. Kommen wir gleich nochmal drauf. Ja, wie gesagt, das ist eine super Möglichkeit, wirklich einem Menschen auch zu helfen und einem Menschen was Gutes zu tun und mal zu zeigen, dass man diesen Menschen auch total mag. Ja, deshalb grüßen wir dich an dieser Stelle. R-Punkt, ja. Wir hoffen, du hast eine schöne Fahrt gerade. Pass auf vorne vor dir, da fährt einer. Ja, gut. Nicht zu schnell, die blitzen heute. Eine andere Möglichkeit, unseren Podcast weg vom Computer zu hören. Also, wir gehen ganz hart jetzt auf die Leute ohne MP3-Player los. Ja? Die zweite Möglichkeit ist per Telefon. Heutzutage hat jeder eine Telefon-Flatrate. Wer sie nicht hat, sollte sich schnellstens eine besorgen. Also ich habe keine. Einfach mal an Stefan wenden, der kann da sicher den einen oder anderen Tipp geben. Hat auch die ganze Familie mit Arco versorgt. Du hast keine Telefonverträge? Nein, wozu? Dann du machst Voice over IP. Ja, aber auch damit geht's ja. Du bezahlst nichts fürs Telefonieren. Naja, doch schon, aber... Was denn? Ach, du bezahlst fürs Telefonieren? Jo. Aber ich bin ja keine Frau, die da stundenlang telefoniert. Ja, also wenn ihr eine Telefonverträge habt oder wenn ihr sagt, ach scheiß mir drauf, eine halbe Stunde Telefon stört mich nicht, dann könnt ihr nämlich unseren Podcast jetzt auch per Telefon anhören. Wow. Stefan, sag du doch mal die Nummer. Ich habe sie ja aufgeschrieben. Ach, die ist sogar groß genug, kann ich sogar lesen. Und zwar ruft an unter der Nummer... ich muss gerade lachen, weil hier oben ist ein Herz aufgemalt. Ach so, ja, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Genau, gut, dass du es sagst. Okay, also die Telefonnummer für den Podcast via Telefon ist die 0931 66 399 3404. Nochmal, 0931 663 993 404. Und die Nummer speichert ihr einfach in euer Telefon ein und wenn ihr mal alleine seid, dann ruft ihr einfach an und dann könnt ihr euch die Sendung anhören. Wenn ihr zum Beispiel im Fahrstuhl mal stecken bleibt. Schnell anrufen. Ja. Genau. Das mit dem Herz. Ja, genau. Was soll der, warum steht es bei Rudi? Dürfen wir gar nicht mehr sagen. Ich habe, genau, ja, richtig, ich habe, das, weil ich mir noch was merken wollte. Und zwar wollte ich dir noch sagen, Rudi hat mir in dem Zusammenhang, wo er den Podcast gehört hat, auch gesagt, dass er sich verliebt hat. In deine Stimme. Ach komm. Ja, also hallo? Er hat unheimlich deine Stimme gelobt. Reiß ich mal zusammen. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass er sich von meiner mittlerweile genervt fühlt, weil er hört mich halt sehr. Er wollte mal eine sanfte, zarte Stimme. Diesmal eine andere Stimme wahrscheinlich. Ja. Er ist so fürs Neue offen. Ja, ja. Ja, deswegen das Herz einfach. Danke, Rudi. Gut, ich kann euch ja mal zusammenführen. Ich kenne ja Rudi. Stimmt. Der R-Punkt. Ja, Mensch. Wir piepen das raus, ja. ist heute total kein Problem. Hoffentlich vergessen wir das nicht. Ja, eine andere Geschichte. Wir hören ihn doch selber, wir wissen es. Wir sind manchmal so ein bisschen durch den Wind, weil es ist natürlich nicht so einfach, so einen Podcast zu produzieren. Man hat eine ganze Menge Arbeit im Vorfeld und im Nachfeld, das muss geschnitten werden und so. Und wir wollen euch die Möglichkeit geben, mal hinter die Kulissen zu werfen. Und auch dafür haben wir was eingerichtet, was Neues. Und zwar bei 7blocks.de. Das ist von meinem alten Arbeitgeber. Mit 7, das kann nur was mit Pro7, Sat1 genau. zu tun haben. Und zwar blogcast.7blocks.de. Dort findet ihr einen Blog ganz speziell zur Vorgehensweise zum Podcast, genau. Das heißt, da gibt es wirklich nur Tagebuch. Richtig, wenn man so will, ja. Ja. Könnt ihr euch, wir verlinken das in unserem, in unserem Blog natürlich auch. Ja, und damit wären wir eigentlich mit den Neuerungen für heute schon durch. Mhm. Wir hatten vorhin, wo wir bei dir waren und die Sendung vorbereitet haben, klingelt das Telefon, ja, störenderweise. Ganz wichtig, nein. Wir waren, also ich habe gearbeitet, der Zettel ist komplett in meiner Handschrift gemacht. Also ich habe mich gefreut. Das Sendekonzept ist komplett mit mir, also ich habe dieses Mal die Sendung vorbereitet und Stefan hat telefoniert. Genau, also ich meine, ich habe ja 45 Folgen davor vorbereitet. Jetzt bist du mal dran. Ja, und zwar hat eine nette junge Dame angerufen, eine Bloggerin, Susanne, die wir an dieser Stelle ganz herzlich grüßen. Ja. Zusammen mit ihrem... Sie wollte doch, dass wir sie grüßen, oder? Ja, sie hat gesagt, also sie hört den Blogcast nicht mehr, wenn wir sie nicht grüßen. Ja. Nee, und deshalb liebe Grüße an Susanne, an ihren Mann und an Pizzi natürlich auch. Ja. An der Stelle und alle Familienmitglieder. So, und ihr habt euch am Telefon Witze erzählt. Jetzt lass mal wir hören. Haben uns Witze ihr habt erzählt? Euch am Telefon Witze erzählt. Ich habe es mitbekommen. Ja. Und jetzt lass mal, rück mal raus die zwei Witze. Okay, ich muss dazu sagen, der Witz ist von Steffen, also dem Mann von Susanne. Okay, also Susanne will ihre Hände in Unschuld waschen. Genau. Also, der Witz ging so. Kommt ein Cowboy in Friseursalon. Geht da wieder raus, Pony weg. Ist schon zu Ende der Witz. Ah ja, okay. Gut. Und du hattest da noch einen? Nee, du hattest noch einen erzählt. Ja, ein Weight Watchers Witz. Ja, erzähl mal den. Ah, der Weight ist ja auch alt. Ja, erzähl mal den. Alt direkt. Und unlustig. Wir lassen dann wieder die obligatorische Pause zum Lachen. Lassen wir genau. Dann wieder hinten dran. Also, jetzt zuhören, Achtung. Der ist auch sauber, ja? Ja, der ist absolut sauber. Okay, könnt ihr auch auf Familienfeiern erzählen. Ich. Wer noch nicht Stift und Zettel hat, jetzt die letzte Möglichkeit. Ich warte noch 2 Sekunden. Okay, Stefan, bitte. Also ich wollte neulich bei Weight Watchers anrufen, aber hat keiner abgenommen. Ach, du hast gelacht, du hast gelacht. Ja, der ist zum Schmunzeln. Der mit dem Pony, bei dem Pony fiel mir zuerst ein, ich habe ihn ehrlich gesagt da nicht verstanden, aber wahrscheinlich hat das Pony nicht richtig festgemacht, als weg war. Ja, egal. Kann man und du hattest so doch noch einen Witz, den du am Anfang erzählen wolltest, wo ich gesagt habe, heb dir den für jetzt der Lidl-Witz. Ja, erzähl, du hättest ja nicht sagen müssen, dass ich mit Lidl zu tun habe. Ach so, da hätte man ja... Nee, das geht ja darum, ist ja für die Mitarbeiter, die da gefilmt wurden, ist es ja gar nicht so schlecht eigentlich. Weil wenn die sich dann demnächst bewerben, haben sie gleich ein Bewerbungsvideo. Ja. Okay, der war ein bisschen makaber, aber man muss es letztendlich mit Humor nehmen. Ja. Ist halt passiert, ne? Und es kann man scheint nicht mehr ja auch, es scheint ja auch nicht unwahr zu sein. Ich möchte die Passage vom Lidl-Zelt nochmal ganz kurz vorlesen, die für mich eigentlich das die Message überhaupt ist. Das ist ein ernst großes vollgedrucktes A4-Blatt und an einer Stelle steht so, in Einzelfällen wurden durch die Detektei zusätzliche Informationen über Mitarbeiter protokolliert. Das war von Lidl nicht so gewollt. Deshalb wird Lidl zukünftig keine Detektive mehr einsetzen. Ja, da wissen wohl Laden, die wir jetzt, wo sie mal hingehen müssen. Mhm. Okay, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Wir waren vorhin gerade bei den Witzen und bei den Grüßen von Susanne. In dem Zusammenhang ist zu erwähnen, auch ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr jemanden grüßen wollt über den Podcast. Und beim Muttertag waren wir. Und beim Muttertag, genau, dann nutzt die Möglichkeit, nehmt Kontakt zu uns auf. Ihr könnt uns anrufen unter der Berliner Telefonnummer. Ich sage nochmal die Vorwahl für Berlin, das ist die 030. Und die Telefonnummer ist die 20 23 68 03. Oder ihr schickt eine Mail an blog@juba.de oder ihr geht auf den Blog. Unter blog.juba.de. In das Kontaktformular. Richtig. Und schickt uns eure Message. Oder ihr kommentiert einfach auf die Shownotes im Blog. Genau. Zur jeweiligen Blogcast-Folge, das ist am einfachsten. Ja. Und wir möchten nochmal daran erinnern, an das Black Stories Gewinnspiel. Richtig. Es läuft immer noch. Im April kommt ja auch wieder eine neue Black Story. Lasst euch überraschen. Und was kann man da gewinnen? Ihr müsst uns eine Black Story schicken. Ja, und ihr könnt gewinnen ein... Gimmicks von Black Stories. Genau. Also in erster Linie Black Stories Kartenspiel. Sehr zu empfehlen. Gibt einen Beitrag dazu im Blog, wo das ausgeführt ist. Ist auch in jeder Black Stories Folge. Oder genau, hört euch einfach eine Black Stories Folge an, dann kriegt ihr das mit, wie das da läuft. Genau, gibt es einen Trailer dazu. Ja. Ja, für alle Fans des Frage- und Antwortspiels, tut uns leid, die Zeit reicht leider nicht mehr. Nee? Ach, du hattest was vorbereitet. Ich hatte was vorbereitet, aber dann wurde es halt in der nächsten Folge gespielt. Alles klar. Na? Ja. Dann freut es uns, dass ihr zugehört habt. Ich hätte gehofft, dass wir hier mal hören, Blue 28 hat. Aber es war leider aber nicht. Aber vielleicht gibt es ja nochmal die Gelegenheit. Ja. Oder wird es ja auch auf, hören die auch auf. Also ich sag mal, es sieht nicht gut aus. Oh je, je. Diese Saison sieht nicht gut aus. Hast du Insider-Infos? Du siehst ja, was hier los ist. Ja. Es ist eine Moral. Es reicht ja nicht mal für eine halbe Mannschaft im Moment. Genau. Darf man überhaupt spielen mit rein? Genau. Wenn ihr Football interessiert seid, selber Football spielen wollt. Wendet euch an René. Und in Berlin wohnt, dann wendet euch einfach an mich. Und vielleicht lässt sich da was machen. Vielleicht ist ja noch ein Platz frei. Da geht was, René. Da könnte was gehen. Oh, jetzt hat sie rübergeschossen. Auch die Arme. Ja. Und mehr fällt mir für die heutige Sendung leider nicht ein. Das war ein schönes Schlusswort. Weil wir sind quasi am Ende mit unserem Konzept. Ja, stimmt. Zettel ist vorbei. Wir sind unten angekommen. Wir sind ganz unten angekommen. Oh, habe ich da jetzt was Falsches gesagt? Ja. Da kann man jetzt viel rein interpretieren. Gut. Aber es geht uns gut. Genau. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Dass ihr mit uns auf dem Sportplatz wart. Und wir laufen jetzt noch eine Runde. Okay, wir laufen jetzt. Wir bedanken uns bei euch und schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. In 2 Wochen geht's weiter. Richtig. Also, bis dann. Tschüss. Achtung, ihr könnt gewinnen. Schickt uns eine von euch ausgedachte Black Story und gewinnt ein Kartenspiel aus der Black Stories Edition. Was ihr tun müsst? Ganz einfach. Schickt uns eure Black Story an blackstories@moses-verlag.de oder an blog@juba.de. Wenn wir eure Geschichte in einer der nächsten Folgen spielen, gewinnt ihr ein Black Stories Kartenspiel. Mitmachen lohnt sich also. Wir freuen uns auf eure Rätsel.